Mit knapp 3 Kilo und einer Länge von rund 60 Zentimetern wirkt Pado trotz seines künstlichen Fells fast wie ein echtes Robbenbaby. Der kleine Roboter reagiert auf Berührungen mit Lauten, die den Tönen von Robben gleichen, wendet seinen Kopf dem Streichelnden zu und klopft mit dem Schwanz auf den Boden. Was wie verrücktes Spielzeug anmutet, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Das Roboter-Robbenbaby ist speziell entwickelt worden, um in Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen die Bewohner aufzuheitern. Mit Erfolg, wie jüngst der Entwickler das japanische Wissenschaftsinstitut in Tsukuba bekannt gab. Über 1000 Stück sind im letzten Jahr an Gesundheitseinrichtungen, aber auch an Privatpersonen in Japan für 350.000 Yen pro Stück verkauft worden. Das sind umgerechnet 2.170 Euro. Im Guinness-Buch ist Pado als der weltbeste therapeutische Roboter aufgelistet. Und er ist nicht die einzige technisch-mechanische Hilfestellung für die immer älter werdende japanische Gesellschaft, so Florian Kuhlmaß, Direktor des Deutschen Instituts für Japan-Studien in Tokio. Was die meisten drängenden Probleme betrifft, sei es Umweltverschmutzung, sei es Erderwärmung, ist die Bereitschaft in Japan, auf Technologie zu setzen, sehr, sehr hoch. Gerade die Einsatzmöglichkeiten sogenannter therapeutischer Roboter, wie diese Robbe, stößt nicht auf den Widerstand auch der Pfleger. Die sagen ja, sowas ist unmenschlich. Wenn Leute ein mechanisches Ding streicheln und lächeln und sich freuen, dann ist die typische Reaktion in Deutschland vielleicht, das ist nicht richtig. Das ist wieder die Natur. Das kränkt hier niemanden. Das ist die japanisch-pragmatische Herangehensweise, die auch kein Problem darin sieht, wenn ein Computerprogramm die Diagnose stellt, ob ein Patient an Krebs leidet oder nicht. Auf der alle 2 Jahre stattfindenden weltgrößten Roboterausstellung im Dezember in Tokio konnte man neben den Industrierobotern auch eine Reihe von kleinen Präsentationen der japanischen Forschungseinrichtungen finden, darunter auch Takuya Hashimoto von der Tokio-Universität der Wissenschaft. Wir haben ein System zur Unterstützung des menschlichen Körpers entwickelt. Das ist ein sogenannter Muskelanzug. Wenn man ihn trägt, dann kann man mit keiner oder nur geringer Muskelkraft sich bewegen. Er kann alten, kranken Menschen helfen. Wir wollen aber auch Menschen unterstützen, die besonders harte körperliche Arbeiten verrichten müssen, wie Minenarbeiter. Schon heute wirbt Honda mit seinem Asimo für den Roboter der Zukunft als Haushaltshilfe und Familienmitglied, das kommuniziert, selbstständig das Geschirr abräumt oder die entsprechenden Getränke für die Teegesellschaft serviert, wenn die Mutter des Haushaltes dieses verlangt. Serienreif soll diese Art von technischem Hilfspersonal, ob von Honda oder Toyota, die beide viel Geld und Aufwand in die Entwicklung von Robotern stecken, übrigens 2010 sein, wenn der Anteil der über 65-Jährigen in Japan rund 30% erreichen wird.